verrückt nennen wegen mir. Denn obwohl ich stets an deiner Seite bin, wirst du wie alle die Wege ignorieren. Des Allmächtigen, der alles kann und erschafft. Doch stets wirst du gehört werden und jedem Ungläubigen, der dich herausfordert, wirst du widerlegen, denn du bist Vermittler zwischen Himmel und Erde, sein Prophet. Selbst wenn du mich zerstörst, ich werde an dich glauben, antwortet ich wie Hiob meinem Herrn. Und ich werde sagen, ist es nicht schön, an Christus zu glauben, Gott der Liebe, der Wahrheit, des Opfers. Ich nehme weder Bosheit noch Intrige an, noch die Lüge, die den Gerechten unterdrückt. Wenn ihr sagt, es sei eine Illusion meines Geistes, lasst es meine schönste Illusion sein. Jene, die das Böse mit Gutem besiegt, die Himmel und Erde regiert, die Terroristen und Scharlatane straft. Hab ich nicht Terror und Zittern gestoppt? Hab ich nicht Wrimmel gelöscht, Tränen getrocknet? Hab ich nicht Kranke geheilt oder etwa erwartet ihr, dass ich erneut Tote auferwecke? Das Böse mit Gutem besiegt, die Himmel und Erde regiert, die Terroristen und Scharlatane strafft. Und seht, hab ich nicht Terror und Zittern gestoppt? Hab ich nicht Brände gelöscht, Tränen getrocknet? Hab ich nicht Kranke geheilt oder etwa erwartet ihr, dass ich erneut Tote auferwecke?